Erster, zu dieser Zeit hörte Herodes von Jesus. Zweiter, er sagte zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten aufgestanden. Darum kann er Wunder tun. Dritter, Herodes hatte Johannes gefangen genommen. Er tat das wegen Herodias. Sie war die Frau seines Bruders Philippus. Vierter, Johannes sagte zu Herodes, du darfst sie nicht heiraten. Fünfter, Herodes wollte Johannes töten. Aber er hatte Angst vor den Leuten. Die Leute dachten, Johannes war ein Prophet. Sechster, Herodes hatte Geburtstag. Die Tochter von Herodias tanzte. Herodes mochte ihren Tanz sehr. Siebter, Herodes schwor ihr, ich gebe dir, was du willst. Achter, ihre Mutter sagte ihr, was sie tun soll. Das Mädchen sagte, gib mir den Kopf von Johannes. Lege ihn auf eine Schüssel. Neunter, der König war traurig. Aber er hatte es versprochen. Auch die Gäste waren da. Darum befahl er, es zu tun. Zehnter, er schickte Leute. Sie sollten Johannes im Gefängnis töten. Elfter, Mann brachte seinen Kopf auf einer Schüssel. Man gab ihn dem Mädchen. Sie brachte ihn ihrer Mutter. Zwölfter, Johannes, Jünger kamen. Sie holten seinen Körper. Sie begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und erzählten es ihm. Dreizehnter, Jesus hörte das. Er fuhr mit einem Boot weg. Er wollte allein sein. Aber viele Leute hörten davon. Sie folgten ihm zu Fuß aus den Städten. 14. Jesus stieg aus dem Boot. Er sah viele Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er heilte die Kranken unter ihnen. 15. Es wurde Abend. Die Jünger kamen zu Jesus. Sie sagten, dieser Ort ist leer. Es ist schon spät. Schick die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer gehen und Essen kaufen. 16. Jesus sagte zu ihnen, sie müssen nicht gehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. 17. Sie sagten zu ihm, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. 18. Jesus sagte, bringt sie mir her. 19. Jesus sagte den Leuten, setzt euch auf das Gras. Er nahm die 5 Brote und 2 Fische. Er sah zum Himmel. Er dankte Gott. Er brach die Brote. Er gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben sie den Leuten. 20. Alle aßen und wurden satt. Sie sammelten die Reste ein. Es waren 12 Körbe voll. 21. Es aßen etwa 5000 Männer. Frauen und Kinder waren nicht dabei. 22. Jesus sagte den Jüngern, geht ins Boot. Fahrt auf die andere Seite. Er wollte zuerst die Leute wegschicken. 23. Jesus schickte die Leute weg. Er ging allein auf einen Berg. Dort wollte er beten. Es wurde Abend. Er war allein dort. 24. Das Boot war weit vom Land entfernt. Die Wellen schlugen stark gegen das Boot. Der Wind war sehr schlecht. 25. In der Nacht kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. 26. Die Jünger sahen ihn auf dem See gehen. Sie bekamen Angst. Sie sagten, das ist ein Geist. Sie schrien vor Angst. 27. Jesus sprach sofort zu ihnen. Er sagte, habt Mut. Ich bin es. Habt keine Angst. 28. Petrus antwortete Jesus, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. 29. Jesus sagte, komm. Petrus stieg aus dem Boot. Er ging auf dem Wasser zu Jesus. 30. Petrus sah den Wind. Er bekam Angst. Er begann zu sinken. Er rief, Herr, rette mich. 31. Jesus streckte sofort seine Hand aus. Er packte Petrus. Er sagte zu ihm, du hast wenig Glauben. Warum hast du gezweifelt? 32. Sie stiegen ins Boot. Der Wind wurde still. 33. Die Leute im Boot knieten vor Jesus. Sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. 34. Sie fuhren über den See. Sie kamen nach Genesaret.